hatte noch die Haare bis zum Steißbein, war ein Kind, doch wollte unbedingt schon reif sein. 5, 6 Flaschen Bier, Lines legen, Joints bauen, war erst 12, doch zog mir jeden Scheiß rein. Auf Schule war geschissen, wie gerne ich am Feiern war, bin so hoch geflogen. Die Sterne waren zum Greifen nah, geht's dir gut? Wie krass dann jeder zu dir hält, doch wer ist für dich da, wenn du irgendwann zu Boden fällst? Ihr wart es, war da für mich in all den Jahren, nicht nur wenn's mir gut ging, nein, gerade an den schlechten Tagen hieltet an mir fest. Als keiner mehr geglaubt hat, gab mir Liebe, obwohl ich euch den letzten Nerv geraubt hab. Um Danke zu sagen, fehlen mir die Worte, nur wegen euch stehen hier noch Kerzen auf der Torte. Seid so kostbar, als wärt ihr mit Gold gefüllt, euch zu haben, wie es mich mit Stolz erfüllt. Manche dachten, dass ich schon als Kind geblieben, doch egal was war, meine Familie, die stand hinter mir. Wer weiß, was kommt, was der Morgen bringt, kann keiner sagen, bevor es zu spät ist. Euer Sorgenkind wird Danke sagen. Manche dachten, dass ich schon als Kind geblieben, doch egal was war, meine Familie, die stand hinter mir. Wer weiß, was kommt, was der Morgen bringt, kann keiner sagen, bevor es zu spät ist. Euer Sorgenkind wird Danke sagen. Für euch ein ganz spezielles Liebeslied, weil's Menschen wie euch einfach nichts sehr viele gibt, ganz ehrlich. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, egal was andere sagen, diese Familie hier ist Macht, was wir sind. Kommt fast schon an ein Wunder ran, was soll passieren, wir überleben selbst den Untergang. Sag, wie oft wart ihr schon voll Trauer und Sorgen, doch habt weder die Hoffnung noch den Glauben verloren. Ihr gab mir so viel, viel mehr als ich verdient hab. Hiermit will ich zeigen, wie sehr ich euch doch lieb hab. Guckt die anderen an, wie sie jetzt vor Neid ablassen. Ich verspreche, ich werde nie wieder Scheiße machen. Es tut mir leid, ich raubte euch Stunden an Schlaf. Seid mein rettendes Licht, egal wie dunkel es war. Ihr wart für mich da, in all den ganzen Jahren. Es ist nicht viel, doch hiermit will ich Danke sagen. Manche dachten, dass ich schon als Kind geblieben, doch egal was war, meine Familie, die stand hinter mir. Wer weiß, was kommt, was der Morgen bringt, kein kleiner Zahn, bevor es zu spät ist. Euer Sorgenkind wird Danke sagen. Manche dachten, dass ich schon als Kind geblieben, doch egal was war, meine Familie, die stand hinter mir. Wer weiß, was kommt, was der Morgen bringt, kein kleiner Zahn, bevor es zu spät ist. Euer Sorgenkind wird Danke sagen.